Dialoge Seite 151. Die Massen willigen ein, untätig zu sein, aber nur unter der Bedingung, dass ihnen die Regierung das Schauspiel einer rastlosen Tätigkeit, gleichsam einer Art Fieber, bietet, dass ihre Augen ununterbrochen durch Neuigkeiten oder durch Überraschungen, durch Schlager in den Theatern fesselt. Das ist seltsam, aber es ist so. Dialoge Seite 152. Ich werde mich diesen Gesichtspunkten Punkt für Punkt anpassen. Ich werde daher im Betreff des Handels, der Industrie, der Künste und sogar der Verwaltung Projekte, Pläne, Berechnungen, Änderungen, Umgestaltungen, Verbesserungen jeder Art studieren lassen, deren Widerhall in der Presse die Stimmen der gelesensten und fruchtbarsten Schriftsteller übertönen wird. Die Volkswirtschaft, wird man sagen, hat euch Glück gebracht, und ich werde eure Theoretiker, Utopisten und Schulredner nichts mehr erfinden, nichts mehr veröffentlichen, ja nicht einmal reden lassen. Das Wohl des Volkes wird der einzige unveränderliche Gegenstand meiner vertraulichen Mitteilungen sein. Sei es, dass ich selbst spreche, sei es, dass ich durch meine Minister oder meine Schriftsteller sprechen lasse, man wird nie ermüden, über die Größe des Landes zu reden, von seinem Fortschritt, von der Erhabenheit seiner Mission.